Was ist das jetzt schon wieder hier? Was denn? Na, das Geräusch, diese Melodie. Ach so. Das ist, kommt mir ja bekannt vor. Tja, mein Handy. Dein Handy schon wieder? Ja. Ja, dann geh doch mal ran. Nö. Wieso denn nicht? Ich will jetzt nicht telefonieren. Und wenn das was wichtig ist? Ist es bestimmt nicht. Egal, frage so was. Jetzt sitze mal her hier. Hey, mein Handy. Hallo? Ja, hallo. Wer ist denn da? Uta. Uta? Ja. Und du wolltest bestimmt den David sprechen. Ja, doch. Er ist gerade nicht da. Na, das glaube ich von auch. Von wo aus rufst du überhaupt an? Aus Berlin. Aus Berlin? Mhm. Und wie alt bist du? 25. Da bist du ja schon eine Frau. Ja. Gute Frage. Ab wann ist man eigentlich eine Frau? 18. Ich würde sagen... 21. Na, knapp mit 20. Mit 20? Es kommt drauf an, wenn man bei den Eltern auszieht. Wieso denn bei den Eltern auszieht? Ich denke, wenn man so selbstständig wird und dann bei den Eltern auszieht, dann wird man Frau. Ich bin schon längst zu Hause ausgezogen, bin trotzdem keine Frau. Ja, nächster stimmt auch wieder. Hoffentlich sind jetzt hier nicht schon wieder so viele Fußballfans. Naja. Heißt hier, naja. Bist du etwa auch so Fußball fasziniert? Also ganz wahnsinnig irre fasziniert mich Fußball nicht. Man wird so irgendwie in Rausch gebracht jetzt gerade, finde ich. Sag mal, kommt mir doch bekannt vor. Sind das Männer, von denen du da irgendwie in so einen Rausch gebracht wirst oder was? Ja. Von alleine kämst du nicht auf die Idee, irgendwas an Fußball-Jut zu finden, nehme ich mal an, ja, ne? Ja, Gott. Außer vielleicht verschwitzte Männer, aber so. Verschwitzte Männer kickst du dir gerne an, ja? Ja, ist manchmal ganz nett. Darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, doch. Ja. Gibt's da einen, der besonders gut schwitzt? Naja, vielleicht von dem Portugiesen, dieser Nuno Gomes. Kenn ich den? Der hat vor 4 Jahren schon mal gespielt. Ach so. Von unseren Jungs, gefällt dir ja keiner? Von unseren Jungs. Wahnsinn. Direkt. Oder Imchen jetzt zum Beispiel, wie heißt das hier? Nee. Oder dieser Ballack. Nicht so sehr. Oder Bakan. Also nur so vom Aussehen, dann vielleicht doch noch eher in die Bierhoff-Richtung. Bierhoff schwitzt aber am wenigsten bei den Deutschen. Letzte von Miroslav Klose? Ja, doch. Ich meine, der Knabe hat da Gesicht. Schwiegersohn-Typ. Schwiegersohn-Typ, der Klose? Der macht immer so auf sympathisch, so nett. Auf sympathisch? Ja. Für Mutti. Wollte wahr sein. Fieberst du dann auch so richtig mit, wenn gespielt wird? Naja, eher weniger im Moment. Aber immerhin spielt dann die deutsche Mannschaft. Und du bist ja wahrscheinlich auch eine Deutsche, wenn du aus Berlin hier anrufst. Es kommt ja immer ein bisschen durch, der Nationalstolz. Aber so richtig, Nicht so richtig? Ich weiß nicht. Na, und was hältst du von der Leistung der Deutschen? Ja, Gott, sie haben ihren Ruf gewahrt. Allerdings. Die zweite. Stimmt nicht. Letztes Mal waren sie nicht mal Dritte. Aha. 1990 dafür Erste. Aha. Und 74 auch. Stimmt auch wieder. Wieso? Woher weißt du das? Wer hat dir das gesagt? Mein Vater, würde ich sagen. Dein Vater? Ja. Ach so. Ja. Hat er dir das von sich aus erzählt? Nee. Also hast du ihn gefragt? Genau. Wie kommt man denn dazu, sowas seinen Vater zu fragen? Ja, aber weiß auch nicht. Sein. War ich zu Hause allein, hab mich gelangweilt und dann habe ich gedacht, was findet der da dran? Du hast ihn gefragt. Ja. Nach Weltmeisterschaftsergebnissen. Bundesliga auch ein bisschen. Mensch, ist ja dann richtig Familiensinn, muss ich sagen. Kann man so sagen. Ich würde so ja noch weitergehen und behaupten, das ist Familiensinn. Ja. Familiensinn. Hat man in der Form nicht. Ja. Dann danke ich dir mal für das Gespräch. Danke auch. Kann man dem David sagen, dass er dich zurückrufen soll? Kann man sagen. Danke. Bitteschön. Tschüss, ich mach das jetzt hier aus. Tschüss. Ach.